13. September, 23.56 Uhr. Ich habe es allein begonnen und ich werde es allein zu Ende bringen. Ich selber muss die Versuchsperson des Experimentes sein. Bin ich geschickt? Schreibe ich auf, ob alles glückt? Notier, was ich hier an Veränderung spür. Werd ich verstehen, meine Welt mit anderen Augen sehen? Das rote Licht, das im Glas sich bricht, leuchtend rotes Blut strahlt in voller Glut. Farben schön fragil flüchten sich subtil in anderer Welt. Schau, wie grazil sie doch tanzen, brillant ist ihr Schein und führen mich in das Licht aus dem nächtlichen Sein. Uhr 58. Ich habe 100 Milliliter des Elixiers JH7 getrunken. Bitterer Geschmack brennt auf der Zunge. Warmes Gefühl in der Kehle. Die Hitze verbreitet sich schnell durch meine Venen. Leicht euphorisches Gefühl. Leicht schwindelig. Keine auffälligen Veränderungen im Verhalten. Nun ist es vollbracht. Nichts blieb unbedacht, nur die Zeit allein findet ins Geheim und beweist. Oh mein Gott! Was ist das? Etwas passiert hier. Ist es geglückt? Etwas verschlingt mich! Ich werde zerdrückt, zerreißt mich und frisst mich und macht mich verrückt! Schmerz, unsagbar! Plötzlich ist da ein Stich, irgendwas tötet mich. Plötzlich wird abgehetzt. Was passiert? Sterbe ich jetzt? Oh mein Gott! Sieh mich hier! Welch ein Tier! Wer ist die Kreatur von Mitternacht. Unerwartete Entwicklung. Verzeihung, Dr. Jekyll. Ich vergaß, das Licht zu löschen.